Domian sendet heute nicht live. Es wird eine Wiederholung ausgestrahlt. Daher können wir heute ausnahmsweise keine Anrufe und Mails entgegennehmen. Eins live. Domian. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Das Thema heißt Fleisch. Ja, ich möchte gerne mit Leuten reden, die fast nur Fleisch essen und ganz verrückt sind auf Fleisch. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich vor Fleisch ekeln, die Fleisch hassen. Vielleicht auch gerne mit Veganern, die es aus diesem Grunde heraus nicht mögen. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen Menschen, der sehr viel mit Fleisch hantieren muss, zum Beispiel in einem Schlachthof. Dann muss man natürlich bei dem Thema über die Fleischeslust reden, was ihr da schon an Highlights erlebt habt. Und wir können gerne auch zu dieser Thematik passend über Krankheiten sprechen oder Verbrennungen des Fleisches. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Wir können auch über welkes Fleisch reden, über das Altern, wie ihr damit umgeht oder wie ihr das findet. Also ein breit gefächertes Thema. Es geht los mit Lothar und Lothar ist 59. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Lothar. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Um was geht's genau jetzt zu dem Thema bei dir? Mir geht's also um ein etwas makabres Thema in Sachen Fleisch. Ich bin gespannt. Und zwar, ich bin 59 Jahre alt. Ja. Und bin seit über 40 Jahren Polizeibeamter in Franken. Ja. Und der Vorfall liegt schon weit über 30 Jahre zurück. Mhm. War damals also noch ein junger Polizist, zusammen eingeteilt mit einem erfahrenen alten Kollegen. Mhm. Und dann bekamen wir über Funk die Order, fahrt mal zu dem und dem Haus. Das war also ein Zweifamilienhaus. Mhm. Dort röche es komisch. Der Hausherr rief also an, dort röche es komisch. Es roch komisch. Ja, es roch komisch. Ja. Mhm. Ja, für uns war zunächst mal klar, eventuell Verwesungsgeruch, weil oben im ersten Stock eine ältere alleinstehende Dame wohnte. Mhm. Und als wir uns dem Haus näherten, roch man es von draußen schon, es roch nach frischem Kesselfleisch. Kesselfleisch? Ja, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Ich kenne diesen Begriff nur von meiner Mutter. Ich weiß selbst damit nichts anzufangen. Ich vermute mal, dass das... In Franken und in Bayern, also wenn ein Schwein geschlachtet wird... Genau. Dann wird eben dieses Fleisch, also ein Teil dieses Schweines, wird da gesund und am nächsten Tag gibt's Kesselfleisch. Genau, ja. Und genauso roch es in dem Haus. Ach. Früh um 22:30. Ja. Und wir gingen also hoch in den ersten Stock, der Geruch wurde immer intensiver. Der Vermieter hatte natürlich einen Schlüssel, einen Ersatzschlüssel und schloss auf. Küche war leer, Wohnzimmer leer. Und als wir die Badezimmertür öffneten, dann sahen wir, um was es ging. Nämlich? Dort lag die Frau. Die alte Frau. In der gefüllten Badewanne. Ja. Wie gesagt, hoch in die 80. Ja. Und es lief immer noch über einen elektrischen Durchlauferhitzer, fast kochendes Wasser nach. Und die Frau war tot? Die Frau war tot. Und die lag? Aber mittlerweile gesotten. Da waren also schon... Das heißt, wie viele Stunden lag die in diesem fast kochenden Wasser? Die lag in diesem fast kochenden Wasser die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Man vermute, dass sie abends gegen 7 oder 8 Uhr abends sich ihr Bad eingelassen hatte. Dann wollte sie vermutlich heißes Wasser nachfüllen. Mhm. In dem Moment muss sie einen Herzinfarkt oder was bekommen haben. Mhm. Und das Wasser hatte also keine Chance überzulaufen, weil in diesen alten Badewannen war noch oben so ein Überlauf. Mhm. Das Wasser schwappte also nicht über. Und dann floss immer wieder ab. Genau, floss immer wieder ab. Und kochte die Frau quasi auf. Und kochte die Frau über die ganze Nacht bis früh um 22:30 auf. Wie sah denn diese Frau aus? Ich habe nur einen ganz kurzen Blick reingeworfen und da schwammen wirklich Fleischteile schon oben auf der Wasseroberfläche. Ach, das hatte sich gelöst von... Das hat sich schon richtig vom Knochen gelöst. Lag das Gesicht auch im Wasser? Das Gesicht war außerhalb vom Wasser. Das, also das Kinn war noch halb im Wasser, aber Mund und so weiter war noch außerhalb. Und diesen Geruch, den wurde ich also Zeit noch nicht mehr los in der Nase. Konntest du überhaupt danach irgendwann nochmal gekochtes Fleisch essen? Ja, du wirst lachen, Jürgen, wenn meine Frau also ab und zu mal Kesselfleisch kauft, ja, dann esse ich das schon, ja. Ja. Aber so ab und zu fällt mir dann diese Begebenheit eben ein. Mhm. Wenn man über 40 Jahre schon Polizist war, da hat man schon ganz andere Sachen gesehen und ja, das stumpft dann irgendwie auch ab. Das glaube ich. Aber das ist schon ein sehr krasser Eindruck sicherlich für dich auch gewesen. Das war krass, ja. Mit einer der ersten Einsätze dann gleich sowas. Bist du dann, oder seid ihr dabei geblieben, bis der Bestatter kam? Nein. Nein. Das hat dann weiter die Kripo übernommen. Weil ja erstmal abgeklärt werden musste, ob natürlicher Tod oder und so weiter. Da kommt dann Gesundheitsamt und Kripo und so weiter. Aber es war ein natürlicher Tod. Ja, ja, war ein natürlicher Tod. Ich stelle mir gerade die Arbeit für den Bestatter auch enorm schwierig und furchtbar vor. Ja, der muss ja das herausgequollene Fleisch wieder einsammeln irgendwie und zusammenlegen. Ja, ja, Wahnsinn. Boah, das ist heftig. Ja. Da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, wie ein Mensch wohl riecht, wenn er gekocht wird. Riecht genauso wie ein Schwein. Ja, ja. Ja. Genauso, es war derselbe Geruch. Mhm. Ja, das fiel dir ein zum Thema Fleisch. Ja, makaber, aber mal was anderes zum Thema Fleisch. Absolut, ja, absolut. Ja. Kann man nur hoffen, dass die Frau, aber wenn sie einen Herzinfarkt bekommen hat, wird sie gar nichts davon gehört. Ja, die hat mit Sicherheit auch nichts bei mir bekommen. Ja, war das für sie wahrscheinlich sogar ein sehr gnädiger Tod, dass sie so schnell gestorben ist. Ja. Lothar, mein Lieber, vielen Dank für deinen Anruf und für die Geschichte zum Thema Fleisch. Jürgen, noch was ganz Kurzes vielleicht. Eigentlich sollte deine Sendung als Dienstunterricht für alle Polizeistellen bundesweit Pflicht sein. Aber was glaubst du? Ich verfolge dich jetzt schon seit über drei Jahrzehnten. Und was du da bringst, ist wirklich also beispiellos. So lange sind wir noch nicht dabei. 17 Jahre sind wir dabei. 17 Jahre. Ja, genau. Okay. Aber ich will dir sagen, ich merke das immer so, wenn ich irgendwie Kontakt mit Polizisten habe, dass sehr viele Polizisten überall in Deutschland uns doch wahrnehmen. Und sagen, ja. Man kann da sogar teilweise auch lernen dabei. Ja. Ist echt so. Lothar, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute dir. Ja, gut, tschüss. Tschüss, ciao. Hallo Lisa. Um was geht's bei dir? Also es geht um einen Vergewaltiger, der in meine Stadt ziehen soll und wahrscheinlich sogar in meine Straße. Mhm. Woher weißt du die Details? Wir hatten jetzt letztes Wochenende ein Flugblatt bei uns im Briefkasten, wo auch explizit drauf stand, dass er in diese Straße ziehen soll. Aber du weißt nicht, von wem dieses Flugblatt kommt? Nee, aber das kann man auch im Internet nachlesen, da steht auch vieles dazu. Also er hat sich auch schon sehr viele Wohnungen angeguckt, hier im Stadtteil und auch hier in der Straße. Aber deine Informationen beziehst du bisher ausschließlich aus diesem Flugblatt und dem Internet? Ja, genau. Also was weißt du über diesen Mann? Ja, also er saß 20 Jahre im Gefängnis und kam 2009 raus. Da hat er sich hinterher aber quasi selbst nochmal, also er hat den Wunsch geäußert, dass er in eine geschlossene psychiatrische Anstalt nochmal möchte. Den Wunsch hat er selbst geäußert? Genau. Ja. Und dann kam er da auch rein und 2009 kam er dann raus und ist zu seinem Bruder gezogen. Aber da gab es dann eine große Hetzjagd auch gegen ihn. Und weil er die Familie da auch nicht irgendwie gefährden wollte, ist er dann halt in diese Anstalt gegangen, freiwillig. Und da soll er jetzt rauskommen. Zuerst hieß es, dass es eine 24-Stunden-Überwachung gibt, weil er eben noch als hochgradig gefährlich angesehen wird, weil er therapieresistent und verhaltensgestört ist und auch sehr sadistisch sein soll. Nun weißt du ja sehr, sehr viel. Woher weißt du das alles? Ja. Alles aus dem Internet? Ja. Da habe ich mir ziemliche Sorgen jetzt auch drüber gemacht und mich da auch mal reingelesen über alles. Mhm. Nun ist das ja immer so eine Sache mit dem Internet, da kann alles Mögliche stehen und nicht immer ist alles wahr. Wir können nicht sicher sein, dass das alles so stimmt. Oder? Ja, aber da waren noch viele Aussagen dabei, die zum Beispiel sein Anwalt getätigt hatte schon. Naja, also es klingt glaubwürdig. Vieles deutet darauf hin, dass vieles stimmt. Wird da auch ein Bild veröffentlicht im Internet? Ja. Ja, da findet man auch Bilder im Internet und auch auf diesem Flugblatt ist auch noch mal eins gedruckt und Das ist natürlich so eine zweischneidige Sache oder eine zwiespältige Sache. Auf der einen Seite verstehe ich, wenn die Leute dann Angst haben, wenn so jemand kommt, in die Nachbarschaft zieht. Manchmal auch, wenn es ein Kinderschänder war. Da gibt es ja viele Beispiele, wo die Leute wirklich auf die Straße gehen und protestieren. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so eine Art Hetzjagd, die auf einen Menschen da veranstaltet wird, wenn auch noch das Foto von dem zu sehen ist. Ja, eigentlich... Und vielleicht noch einen Satz dazu. Und ich verstehe die Angst. Ich verstehe wirklich die Angst. Auf der anderen Seite muss man ja auch überlegen, wann und ab wann kann man einem Menschen nochmal eine Chance geben. Ich will jetzt nicht dafür sprechen, missverstehe mich nicht. Aber ich finde, das sind ja alles so Überlegungen, die man auf den Tisch legen muss. Angst, ich will mit dem nichts zu tun haben, der soll eine Chance kriegen. Ne? Das muss ja alles erstmal auf den Tisch. Ja, der gleichen Meinung wäre ich eigentlich auch, aber es macht mir halt auch vor allem für die Kinder auch Angst, weil er eben noch als gefährlich eingestuft wird. Mhm. Ich finde schon, dass man ihm auch eine zweite Chance geben sollte, wenn man sagt, so, er hat die Strafe verbüßt und scheint jetzt wieder in Ordnung zu sein, aber wenn quasi vor ihm schon gewarnt wird und ja, es sollte halt auch eine 24-Stunden-Überwachung geben, aber jetzt soll es auch nur noch eine Fußfessel sein. Also es wurde auch nochmal herabgesetzt, aber er wird trotzdem als hochgradig gefährlich eingestuft. Dass er entlassen wurde, hat das mit dem Spruch aus Brüssel was zu tun, weißt du das? Ich glaube schon. Das heißt ja, dass es keine nachträgliche Sicherungsverwahrung geben darf, wenn es halt nicht quasi ausgesprochen wurde bei der Verhandlung. Ja, deswegen diesen Spruch finde ich allerdings auch jetzt sehr, sehr, sehr grenzwertig. Ich finde, es gibt schon Fälle, wo das gerechtfertigt ist und man das machen muss. Und dann ist es wiederum auch gerechtfertigt, dass die Leute Angst haben und sich wehren. Aber es ist natürlich ein Dilemma, ne? Wohin mit dem Menschen? Ja. Saß ja auch 20 Jahre lang und ich finde, da kann man dann noch mal schlechter einschätzen mit einer Sicherungsverwahrung. Da weiß man ja gar nicht, was in 20 Jahren dann ist, ob er dann noch irgendwie, weiß ich nicht, gefährlich ist oder nicht. Und die Sache ist auch, er hatte eine Vergewaltigung begangen, dafür kam er dann ins Gefängnis und da hieß es dann auch, dass er quasi wieder in Ordnung ist. Und danach hat er zwei weitere sehr schwere, also noch sehr schlimmere Vergewaltigung begann, als die erste war. Mhm. Und danach kam er dann, ich glaube, 15 Jahre nochmal. Mhm. Also er ist schon Wiederholungstäter. Mhm. Davon gehe ich aus, wenn er so stark, wenn er so stark bestraft wurde, dass da schon eine heftige Tat hintersteht. Ich bin ein bisschen ratlos, Lisa. Ich kann dich komplett verstehen. Also missverstehe meinen Einwand nicht. Ich weiß nicht, was man mit solchen Leuten machen soll. Ich weiß es nicht. Ja, vor allem da, wo er sich auch die Wohnung angeguckt hat. Eine Wohnung war wohl genau über einer Bank, wo man halt auch Geld abgeben kann nach den Öffnungszeiten. Und ich glaube, das wäre dann auch nicht sehr gut, weil da wird sich dann, glaube ich, kaum jemand, also zum Beispiel Frauen, also ich persönlich würde mich da dann nicht mehr alleine verstehe. Reintrauen oder. Ist das du brauchst jetzt nicht den Namen zu nennen, ist das eine kleine Stadt, in der du lebst? Ist schon bekannt. Also, ich meine, ist jetzt nicht Berlin oder so, aber ist schon eine bekannte Stadt. Ja, weil ich mich nämlich frage, warum solche Leute dann eigentlich nicht in der Anonymität einer großen Stadt untertauchen? Ja, das war auch nochmal. Er hat in der Nähe von Aachen gewohnt und dann hat er sich zum Beispiel auch in Berlin nach einer Wohnung umgeguckt, aber das war vergebens. Da wollte ihn quasi auch niemand haben und auch jetzt ist er halt in dieser Stadt, wo ich jetzt wohne, ist er halt in dieser Einrichtung und da hat er sich auch in den Nachbarstädten um eine Wohnung bemüht, nicht genau in der Stadt, aber das durfte er wohl nach meinem Wissen auch gar nicht. Also da haben die Nachbarstädte gesagt, nee, behaltet den mal lieber bei euch. Ach so. Also Diese Informationen, von wem hast du die? Ja, das stand auch im Internet. Naja, gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Ja, was machen wir jetzt? Zu welchem Schluss kommt man da? Oder fragen wir anders, was willst du und was wollt ihr machen, dein Umfeld? Wollt ihr protestieren? Wollt ihr auf die Straße gehen? Wollt ihr eine Unterschriftenaktion machen? Ja, ich habe gehört, dass jetzt auch eine Unterschriftensammlung geplant ist, schon, dass das auf jeden Fall gemacht werden soll. Aber ich bin auch wirklich so ein bisschen ratlos, weil

Na, Sie. Reden wir erstmal über Sie. Und das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich hatte mal 75B und ich habe jetzt Doppel-D. Also 75 Doppel-D, sage ich jetzt mal. Also ungefähr dreimal so groß, wie ich vorher hatte. Das heißt, du hast schon was an dir machen lassen? Ja, natürlich. Ich habe schon ganz viel an mir machen lassen, ja. Was hast du alles an dir machen lassen? Also es fing an mit einer Brust-OP. Ich hatte früher ganz normal 75B und jetzt habe ich Doppel-D. Die sind schon recht groß jetzt. Ich habe viel Botox mir spritzen lassen. Ich habe Hyaluronsäure genommen. Was heißt das? Hyaluronsäure? Ja, was bedeutet das, wenn man die nimmt? Oder sich spritzen lassen hat. Ja. Ich habe meine Lippen aufspritzen lassen. Mhm. Also das muss man da immer halbjährlich ungefähr wiederholen. Ja. Ich habe eine Nasen-OP gemacht. Also nochmal zu, also Botox ist mir klar, Botox lässt die Falten weggehen. Ne? Wenn man Falten hat, dann kommt da Botox runter und dann hat man eine ganz glatte Stirn zum Beispiel. Ja, also ich bin 23, ich hatte jetzt nie so viele Falten. Genau, du hast ja da gar keine Falten. Wozu dann Botox? Also ich hatte immer so eine Art... Ich könnte mir das mal spritzen lassen in die Stirn. Domian, du hast das nötig. Ja, ich habe viele Falten auf der Stirn. Vielleicht. Nee, also durch den Fernseher sieht das gar nicht so schlimm aus, wie du es gerade darstellst. Ich ja. glaub, aber was meinst du, wie das aussieht vom Spiegel? Aber egal. Wir sollten uns mal treffen dazu. Dann könntest du mich eine Fachberatung machen, ganz genau. Vielleicht, aber ich bin ja kein Dr. Mang, ne? Ja, genau. Also warum Botox, wenn du gar keine Falten hast? Erstens, um dem vorzubeugen, ne? Falten entstehen ja dann doch irgendwann, vor allem wenn man eben Mimik hat, ja. Mhm. Wenn man sich artikuliert oder sowas, dann verzieht sich dann auch so dann das Gesicht, so wie bei mir. Mhm. Erstens zur Vorbeugung und zweitens, weil es tatsächlich glatter wird, als wenn du 10 Jahre alt bist. Ja? Ach so, es wird dann noch, wenn man schon glatte Haut hat, wird es dann noch glatter mit dem Botox. Ja. Hyaluronsäure, das spritzt man in die Lippen? Unter anderem, ne? Das spritzt in die Lippen, das kannst du irgendwie, also bei mir jetzt nicht, aber das kannst du unter die Augen oder die Augenfältchen spritzen lassen. Mhm. Das kannst du bei alten Frauen, kannst du das in den Hals spritzen lassen, wenn die da irgendwie so Krötenfalten haben. Mhm. Das kannst du sogar in Hände spritzen lassen. Hyaluronsäure kannst du. Welche Nebenwirkungen hat das? Hyaluronsäure? Mhm. Gar keine. Gar keine, wirklich? Nee, gar keine. Es gibt ist tatsächlich etwas, was mal keine Nebenwirkungen hat. Ja. Bei Botox ist man sich ja nicht so ganz sicher, ne? Genau. Botox ist da so eine bisschen andere Sache, schon allein eben wegen dieser fehlenden Mimik. Das ist ja jetzt nicht so ganz geil, wenn man irgendwie da gar nicht mehr, wenn dann der Gegenüber gar nicht mehr weiß, ob du jetzt gerade böse oder nett mit ihm irgendwie umgehen magst. Ich bin völlig fassungslos, was du mit 23 schon gemacht hast. Und ich habe dich gerade unterbrochen. Du hast dich auch in der Nase operieren lassen. Ja. Was hast du da machen lassen? Ich habe mir so eine, ich sag mal, eine Art Höcker entfernen lassen. Es war gar kein richtiger Höcker. Ich habe mir die Nase etwas kleiner machen lassen. Also meine Nase war gar nie so groß gewesen, aber ich habe sie etwas... Ein süßes kleines Stupsnäschen. Eine Stupsnase ist es nicht geworden. Nee, ich habe nur einen Höcker entfernen lassen. Ich hatte vorher schon eine Stupsnase gehabt, aber ich hatte so einen kleinen, ich sag mal Höcker. Achso, den wahrscheinlich niemand gesehen hat, außer du? Mag sein. Mhm, ja. Der ist jedenfalls weg. Sag mal... Ja. Noch was? Ja, also Busen, halt ganze Gesicht botoxieren lassen, sag ich mal. Okay. Lippen. Genau. Das ist ein ganzes Paket, was du schon aufgezählt hast. Ja, vor allem muss man das natürlich halbjährlich immer wieder auffrischen lassen, habe ich ja gleich schon gesagt. Ne? Was kostet denn, nehmen wir mal an, man sieht ja oft diese Frauen mit diesen schrecklich aufgespritzten Lippen. Hm. Das ist dann, das habe ich jetzt gelernt, das ist Hyaluron, so heißt das, Hyaluronsäure. Ganz genau, ja. Was kostet denn ein so eine aufgespritzte Lippe? Oben und unten nehme ich an, was du meinst. Ne? Okay, oben und unten. So 450 Euro ungefähr. 450 Euro, und das muss man jedes halbe Jahr wieder auffrischen lassen. Wenn man es eben... Auf dem Level halten will. Auf dem Level halten will, dann eventuell sogar so die nächsten 5 Monate sollte man dann schon wieder den nächsten Termin irgendwie ansetzen, und, ja. Und nochmal die Frage, das kann man unbedenklich immer und immer und immer wieder machen. Hyaluronsäure? Ja. Ja. Botox. Okay, lass uns mal so stehen. Du bist ja auch keine Fachfrau, aber lass uns mal so stehen. Aber das ist ja ein Fass ohne Boden. Wie viel Geld hast du bis jetzt, du bist 23 Jahre alt, wie viel hast du bis jetzt schon in dich investiert, in dein Äußeres? Wenn ich mal nachrechne, würde ich sagen 20, 25.000 vielleicht, also mit der Brust-OP natürlich. Ja, mit der Brust-OP und die Nasen-OP. Genau, ja, doch. So woher 20. hast du die Kohle? Also ich sag mal, so viel ist es jetzt nicht, das ist jetzt nicht irgendwie, sondern... 23.000 Euro ist eine Menge. Nein, das ist schon viel Geld, da hast du recht, Domian. Aber durchs Sparen... Was arbeitest du denn? Also ich bin Autoverkäuferin. Ach so, verdient man da so viel gute Kohle, dass man da immer was zur Seite legen kann? Ja, also gute Kohle, ich weiß es nicht. Also ich habe natürlich auch noch Miete zu zahlen und sowas. Ja, ja, ja. Ich verkaufe Autos bei Porsche, ne? Das wow. Das ist interessant. Ich kenne überhaupt keine Autoverkäuferin. Immer wenn ich irgendwo nach Autos geguckt habe, waren das immer Männer. Du verkaufst Porsche, das finde ich ja scharf. Ja, also. Das ist mir natürlich klar. Wenn du da so aufgebrezelt stehst, das Klientel, die Porsche kaufen. Ja, was heißt es, das Klientel? Naja, es gibt ja auch Rentner, die Porsche kaufen. Ja, natürlich, genau. Die sind ja dann auch, werden ja auch scharf dann, wenn die dich sehen. Das ist natürlich ein geschickter Schachzug von deinem Chef, dich da hinzusetzen. Ja, also, ja, es ist lustige, ja. So, also, jetzt sagst du, du möchtest irgendwann so aussehen wie Pamela Anderson. Ja. Ich vermute mal, du bist schon ziemlich nah dran. Ja, bin ich. Haarfarbe? Blond. Natürlich, was für eine Frage. Schwarz. Du warst schwarz? Nein, natürlich blond, klar. Ja, ich meine, du warst früher mal schwarz? Nein. Ich hab eigentlich eine dunkle Haarfarbe, so braun ungefähr. Ja. Aber ansonsten, klar, bin ich blond. Welche Haarfarbe hat sie? Also, ja klar. Du bist auf dem besten Wege dazu oder bald siehst du vielleicht schon fast genauso aus wie sie. Was willst du damit machen? Willst du weiter Autos, Porsche verkaufen? Ja, unbedingt. Unbedingt? Ich wollte schon immer Autoverkäuferin werden. Meine Eltern wollten immer, dass ich studiere. Ich nicht. Also nicht der Traum von einer Modelkarriere oder Fernsehen oder Nein, Film oder also für den Model sehe ich zu Porno, aus. Pornobranche? Nee, Porno finde ich jetzt auch nicht so geil. Nee. Du willst deine Porsche Panamera verkaufen? Ja, genau. Und Cayennes und sowas? Nee, Cayennes finde ich blöd, aber verkaufe ich gerne auch. Aber ansonsten, nee, also genau, ich möchte noch mehr so aussehen wie sie, weil ich merke eben, man verkauft einfach noch mehr. Und ich bin genau, da. Das wollte ich jetzt gerade ganz im Ernst fragen. Du hast doch wahrscheinlich, du wirkst ja sehr sympathisch auch, du bist ja jetzt rhetorisch nun auch trainiert. Aber wenn man dann auch noch so aussieht, hast du doch wahrscheinlich eine größere Verkaufsquote als deine männlichen Kollegen, Hab ich. Ja. Also nicht eine größere, aber ich bin ja sozusagen der Platzhirsch. Ich bin die einzige Frau dort. Meine Kollegen sind eigentlich alles durchgängig Männer. Mhm. Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Umsatz. Wenn du so ein fettes Auto, ein Panamera, finde ich ein sehr geiles Auto zum Beispiel. Ich finde, das ist der schönste Porsche, der je gebaut wurde. Finde ich auch. Soweit ich weiß, kostet der, wenn der einigermaßen ausgestattet ist, um die 100.000. Gebraucht oder neu? Nein, neu. Ich meine neu. Der kostet ein bisschen mehr neu, ne? Noch mehr. Kommt auf die Extras an. Genau, also sagen wir 120.000. Ist ja das irre, ist irre, wenn man sich vorstellt, dass Leute sich von neu ein Auto kaufen für 120.000. Egal. Wie viel? Was fährst du denn eigentlich, Domian? Das wäre ja Schleichwerbung, wenn ich jetzt sagen würde, was für ein Auto ich fahre. Das darf ich leider nicht sagen. Obwohl ich mich sehr gerne über Autos unterhalte. Ich könnte mit dir stundenlang reden, aber das können wir nicht machen. wenn du ein Auto für 120.000 Euro verkaufst, wie viel kriegst du dann so an Tantiemen? Achso, das ist natürlich okay. Muss ich das jetzt sagen? Ich fände interessant. Nee, musste nicht. Ich fand es interessant, mal zu wissen. So. Sagen wir mal so, es rechnet sich auf und ich verkaufe ungefähr an zwei Tagen mindestens eins. Ja, das eins heißt, von so fetten Autos, eins verkaufst du mindestens? Ja, hör mal, ich bin nicht bei Toyota. Ja, also. Ne? Okay, dann ist mir klar, dass du deine Kohle zusammenkriegst. Du hast ja ein Festgehalt wahrscheinlich. Sowieso. Und natürlich. Kriegst dann noch was drauf, wenn du so einen dicken Schlitten verkaufst. Na klar, die Gewinnmarge ist immer mit bei. Fährst du selbst auch einen Porsche? Nee, ich fahre Mercedes. Ein Mercedes, das ist aber auch komisch. Da fährst du auf den Porsche Kfz-Platz, da auf Verkaufsplatz mit einem Mercedes? Mhm. Ja, ist doch mal auch exotisch, oder? Sehr exotisch. Was denn für ein Mercedes? Eine S-Klasse. Natürlich. Aber eine alte, ne? Ein D123. Sehr schick. Sehr schick. Was sagen denn deine Leute, deine Familie, dass du dich so aufbrezelst? Die finden das gar nicht gut. Die wollten immer, dass ich studiere. Mhm. Hätte, glaube ich, intellektuell vielleicht gereicht. Intelligenzmäßig, weiß ich nicht. die hätten sich das gewünscht. Also meine Eltern sind beide Juristen. Mhm. Ich wollte aber immer irgendwie einen anderen Weg einschlagen und habe das gemacht. Aber die sagen dann, Mädchen, jetzt warst du schon wieder Botox spritzen oder so. Also von Botox wissen die gar nichts, weil dafür sind die halt zu naiv vielleicht. Ach so, das ahnen die gar nicht. Dass ich die Optik irgendwie mal ein bisschen verändert habe. Vielleicht schieben sie es auf die sich verändernde Haarfarbe. Ja gut, die Brüste haben, sehen sie ja nur. Nein, ich gehe nicht zu meinen Eltern mit einem riesen V-Ausschnitt. Ja, aber gut, aber deine Mutter wird doch sehen, dass sich ja irgendwas verändert hat bei ihrem Mädel. Wenn wir dann immer so ein bisschen spielen oder sowas, dann merkt sie was und sagt, du Mama, ich hab jetzt mal irgendwie einen anderen BH an. Ach so, und das glaubt sie? Das glaubt die, ja. Das ist ja witzig. Hast du einen Freund? Nee, ich habe keinen Freund, nee.